Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 105, an Goethe. Ich höre von unserem Freunde, der sich Ihnen noch bestens empfiehlt, dass Sie sich ganz in Ihr Zimmer vergraben hätten, um Ihren Roman zu expedieren, weil Hunger pressiert. Meine besten Wünsche zu diesem Geschäft. Ich bin voll Erwartung, diesen dritten Teil beisammen zu sehen. Übermorgen werden wir Sie also wiedersehen, worauf ich mich herzlich freue und lange gehofft habe. Humboldt kommt diesen Winter nicht mehr hierher, welches mir sehr unangenehm ist. Seien Sie doch so gütig, mir das Archiv der Zeit, welches die berühmte Antwort auf Ihren Angriff enthält, sowie auch das Stück der neuen Monatsschrift, worin mein Lob stehen soll, mitzubringen. Ich kann beides hier nicht zu Gesicht bekommen. Ein Rudel Gedichte erwartet Sie hier. Ich höre mit Vergnügen, dass Sie damit umgehen, uns eine neue Akquisition für die Horen zu verschaffen, von der ich im Voraus eine sehr gute Meinung habe. Das Märchen hat uns recht unterhalten und es gefällt gewiss allgemein, mündlich ein mehreres. Jena, den 2. Oktober 1795. Leben Sie recht wohl, S.C.H.